Der Fuchs und die Frau Gevatterin. Die Wölfin brachte ein Junges zur Welt und ließ den Fuchs zu Gevatter einladen. »Er ist doch nah mit uns verwandt«, sprach sie, »hat einen guten Verstand und viel Geschicklichkeit. Er kann mein Söhnlein unterrichten und ihm in der Welt forthelfen.« Der Fuchs erschien noch ganz ehrbar und sprach, »Liebwerte Frau Gevatterin, ich danke euch für die Ehre, die ihr mir erzeigt. Ich will mich aber auch so halten, dass ihr eure Freude daran haben sollt.« Bei dem Fest ließ er sich's schmecken und machte sich ganz lustig. Hernach sagte er, »Liebe Frau Gevatterin, es ist unsere Pflicht, für das Kindlein zu sorgen. Ihr müsst gute Nahrung haben, damit es auch zu Kräften kommt. Ich weiß einen Schafstall, woraus wir leicht ein gutes Stück holen können.« Der Wölfin gefiel das Liedlein und sie ging mit dem Fuchs hinaus nach dem Bauernhof. Er zeigte ihr den Stall aus der Ferne und sprach, »Dort werdet ihr ungesehen hineinkriechen können. Ich will mich derweil auf der anderen Seite umsehen, ob ich etwa ein Hühnlein erwische.« Er ging aber nicht hin, sondern ließ sich am Eingang des Waldes hernieder, streckte die Beine und ruhte sich. Die Wölfin kroch in den Stall. Da lag ein Hund und machte Lärm, sodass die Bauern gelaufen kamen, die Frau Gevatterin ertappten und eine scharfe Lauge von ungebrannter Asche über ihr Fell gossen. Endlich entkam sie doch und schleppte sich hinaus. Da lag der Fuchs, tat ganz kläglich und sprach, »Ach, liebe Frau Gevatterin, wie ist mir schlimm ergangen! Die Bauern haben mich überfallen und mir alle Glieder zerschlagen. Wenn ihr nicht wollt, dass ich auf dem Platz liegen bleibe und verschmachten soll, so müsst ihr mich forttragen.« Die Wölfin konnte selbst nur langsam fort, doch hatte sie große Sorge für den Fuchs, dass sie ihn auf ihren Rücken nahm und den ganz gesunden und heilen Gevatter langsam bis zu ihrem Haus trug. Da rief er ihr zu, »Lebt wohl, Frau Gevatterin, und lasst euch den Braten wohl bekommen«, lachte sie gewaltig aus und sprang fort.